Telekom Fernsprecher Karl-Marx-Straße 13, Ecke Hobrechtstraße an Radio Apoe. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Wrigley's Peppermint Papierchen, eine Dose mit der Aufschrift Download Energy with Taurin and Caffeine, Upload Your Mind, sowie ein an einer Straßenlaterne befestigter Aushang mit der Aufschrift Romanhefte und Taschenbücher, Sherikotten, Krimis, Historik, Horror, Sylvia-Romane, Science-Fiction, Fantasy und so weiter, Krimis in großer Auswahl, Julia, Romana, Western, Perry Roden, Lanzer und so weiter, Romanhefte und Taschenbücher, Fantasy, Science-Fiction, Birknerstraße 26, 12047 Berlin, U-Bahn, Station Schönheimstraße, Öffnungszeiten Dienstag, Mittwoch 14 bis 18 Uhr und Samstag bis 13.30 Uhr. Ab wann ist nicht mehr zu erkennen? Doch, ab 11 Uhr. Und dann ist noch eine Telefonnummer angegeben. Also wer sich an diesem, für eine spannende Lektüre interessiert, sollte sich diese Adresse in der Birkenstraße 26 merken. Ansonsten, außer einer ehemaligen Marlboro-Leitpackung und einem zerfetzten Plakat auf der Rückseite eines Elektrokastens sowie eines zu vermieten Schilds auf der ehemaligen Ackbank Niederlassung Deutschland, Zweigstelle Berlin, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.